20 war. Die Schwarzwälder Tannen könnten erzählen, wo ich zum ersten Mal vor vielen Jahren auf einer Bank hab das Mädchen geküsst, das heute mein Leben ist. La la la la. Und alle Gässchen sind sie auch noch so klein. Die Häuser und Brunnen, die Bäume und Blumen, ich kenne fast jeden Stein. Die fröhlichen Menschen, die nicht so jagen wie heute anderswo. Darunter die ganze Familie und viele Freunde ebenso. Die Schwarzwälder Tannen könnten erzählen, wo ich zum ersten Mal vor vielen Jahren auf einer Bank hab das Mädchen geküsst, das heute mein Leben ist. Heißer, heißer, sassa.